Sechstens, das Rätsel der mittelalterlichen Rechtsgeschichte. Dieses historische Welträtsel ist eines der interessantesten, aber auch eins der unheimlichsten. Um das Recht einzusehen, muss der Leser das betreffende Kapitel der Fälschung der deutschen Geschichte nachdenklich durchlesen und sich besonders in die rechtsstummen Jahrhunderte versenken. Die mittelalterliche Rechtsgeschichte hat sich vor etwa 20 Jahren den Forschern plötzlich als ein gefährliches Pulvermagazin entpuppt. Im fränkischen Altenteil des Rechtsgebäudes erfolgte damals eine gewaltige Explosion, sodass die Rechtswissenschaftler entsetzt auseinanderstoben und seitdem recht betrübt von ferne auf den Trümmerhaufen starren. Den Stand der Dinge auf der Trümmerstätte vermittelt uns eindringlich Krusch in seinen neuen Forschungen über die drei oderdeutschen Leges bei Variorum, Alla Manorum, Ribuariorum, das sind Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, neue Folge, Band 20, 1927. Babylonische Methodenverwirrung soll Schuld an der Explosion sein. Oberflächlich gesehen stimmt das, aber die Forscher haben vergessen, sich die Frage vorzulegen, welches die inneren und innersten Gründe sind. Die Explosion erfolgte durch Selbstzündung einfach deshalb, weil diese Gesetze, wie sie heute in Handschriften vorliegen, übel geratene Kunstprodukte aus der großen Fälscherwerkstatt darstellen. In der Tat, die mittelalterliche Rechtsgeschichte ist erledigt. Kein historischer Dr. Eisenbart vermag diesem Patienten wieder auf die Beine zu verhelfen. Man will das unter den Fachgelehrten noch nicht wahrhaben, aber nur Geduld. Die Einsicht wird sich nicht allzu lange mehr aufhalten lassen. Wie urteilt doch Krusch über einige rechtshistorische Fachleute? Überhaupt kann man seine Freude daran haben, wie Bayerle aus seinem Kopfe heraus ohne jede reelle Unterlage den Faden unentwegt weiterspinnt, immer einen Irrtum auf den anderen häufend. Siehe Seite 70, oder? Über Solms Ausgabe der Lex Ribuariorum habe ich das vernichtende Urteil aussprechen müssen, dass alles, was er über die Entstehung der Lex geschrieben hat, ins Nichts zerfällt. Seite 142. Es steht verzweifelt um die Rechtsgeschichte, denn das Fundament, das Krusch aufgemauert hat, wird ebenfalls in sich zusammenstürzen, sobald man mit dem kritischen Hammer der absoluten Methode daran klopft. Das ist gar nicht anders zu erwarten, denn diese Gesetze sind gefälscht, und zwar in recht plumper Art und Weise. Für eine lange Untersuchung steht hier der nötige Raum nicht zur Verfügung. Ich begnüge mich daher, nur einen genialen Fälscherkniff aufzudecken. Von der Lex Alla Manorum existieren in den Handschriften zwei Gesetzesformen, die Lotharianer und die Landfriedaner, die im Inhalt ungefähr übereinstimmen. Die eine trägt den Namen des Frankenkönigs Clothar an der Spitze und ist das Erzeugnis einer fränkischen Reichsversammlung, die andere die des Alemannenherzogs Landfried und ist laut Eingang in einer alemannischen Stammesversammlung zum Beschluss erhoben worden. Siehe Krusch, Seite 107. Uns fällt hieran auf, dass diese beiden Gesetze ungefähr im Inhalt übereinstimmen, aber zwei verschiedene Gesetzgeber haben sollen. Die zünftige Rechtsforschung nahm auch im Gegensatz zur obigen Meinung von Krusch an, dass beide Gesetze, eben weil sie übereinstimmen, eins wären und dass dies eine Gesetz daher auch nur einen einzigen Gesetzgeber haben könnte, entweder Clothar oder Landfried. In der Tat liegt hier der Hase im Pfeffer. Es handelt sich um ein und dasselbe Fabrikat aus der Fälscheraktion, nur waren sich die Fälscher bei dieser Fabrikation aus verschiedenen Gründen nicht klar, von welchem der beiden Herrscher, Clothar oder Landfried, sie das Gesetz als dem Gesetzgeber ausgehen lassen sollten. Sie mussten wieder einmal lavieren und wieder griffen sie zur bewährten Taktik des absichtlichen Widerspruchs und Dunkelmunkelns. Doch diesmal trieben sie es an einer Stelle so offenkundig, dass ein Blinder die Sachlage mit dem Stocke herausfühlt. Sie schmissen Clother und Landfried zusammen in einen Topf. Sie schufen einen Menschen mit zwei Gesichtern. Sie fabrizierten ein mythisches Doppelwesen, und zwar folgendermaßen. Die Handschrift A9 zeigt vier Bildnisse von Personen, siehe Faksimile auf der Tafel 8 am Schluss des oben zitierten Aufsatzes von Krusch. Darunter links oben eine jämmerlich gezeichnete Gestalt, versehen mit daneben stehender Inschrift Lud Anni Rex Dux Alamanorum. Diese Inschrift ist ein zusammengewürfelter Mischmasch aus Clotharius Rex und Landfried Dux Alamanorum. Die fragliche Figur stellt also demnach den Doppelmenschen Lud Henri gleich Clother und Landfried dar. Der absichtliche Widerspruch diesmal zur Abwechslung bildlich gedacht. Mag der Leser dieser Handschrift später selbst herausfinden, wen ich mit diesem Lud Henri meine, dachte der pfiffige Zeichner. Krusch meint, schon das lang herabwallende Haar verrät, dass der Maler den König und nicht etwa Alemannenherzog Landfried hat darstellen wollen. Der Zusatz Dux Alamanorum auf der Inschrift ist also eine schlechte Interpolation eines Schreibers. Eine sehr schlechte Interpolation allerdings. Aber der Interpolator hat durchaus nicht nur den Zusatz Dux Alamanorum angehängt, wie es Krusch hinstellt, er hat bewusst im Anfang schon durcheinander gewürfelt, nämlich Clother und Landfried in den Unsinn Lud Henri. Dass hier nicht etwa Versehen vorliegt, sondern Absicht waltet, bezeugt zum Überfluss noch eine Stelle im Text dieser Handschrift. Hier im Text steht nämlich auch Temporibus Lud Henri Rege, also nochmals der Doppelmensch Lud Henri.